Wir haben alle vier unserer sicheren Superjobs gekündigt und von unseren Ersparnissen ein eigenes Startup gegründet. Das Unternehmen gehört uns zu gleichen Anteilen und im Grunde treffen wir alle wichtigen Entscheidungen immer gemeinsam. Mittlerweile haben wir auch zwei Mitarbeiter eingestellt, die sich vor allem um die Kommunikation mit den Investoren und um das Alltagsgeschäft kümmern, sodass wir uns auf die Tätigkeiten konzentrieren können, die wir am besten können. Und das ist die Entwicklung von IT-Applikationen für die Automobilindustrie. Wir stehen permanent unter einem enormen Leistungs- und Konkurrenzdruck. Wenn so ein Projekt scheitern würde, wäre das automatisch das Ende unseres Startups. Alles, was wir investiert haben, wäre dann mit einem Schlag weg. Wir hoffen aber, dass wir es schaffen und für Investoren auch langfristig attraktiv sind. Zwischendurch haben wir auch schon ein Übernahmeangebot bekommen. Aber damit würden wir jegliche Entscheidungsfreiheit verlieren. Und das war für mich persönlich eigentlich die treibende Kraft, diesen Sprung ins kalte Wasser überhaupt zu wagen. Im Moment läuft alles nach Plan. Und wir hoffen das Beste, aber das Blatt kann sich jederzeit wenden. Da ging mir auf einmal ein Licht auf und ich wusste gleich, dass dies der Plan B für mich sein könnte. In den nächsten Wochen kontaktierte ich die Gemüse- und Obstbauern aus der Region und da sich die meisten noch gut an meine Großeltern erinnern konnten, gelang es mir schließlich, einige von ihnen für meine Geschäftsidee zu gewinnen, den Direktvertrieb von landwirtschaftlichen Produkten. Wichtig war mir vor allem, dass wir nur ökologisch angebautes Obst und Gemüse aus der Region liefern. Der kommerzielle Erfolg bzw. der reine Gewinn spielten erstmal keine entscheidende Rolle. Damit niemand sich ausgenutzt fühlt und jeder ein gewisses Mitspracherecht erhält, gründeten wir ein Kollektiv. Die Idee dahinter war, dass wir auf hierarchische Strukturen, wie sie sonst in Unternehmen üblich sind, komplett verzichten wollten. Alle in dem Betrieb waren gleichgestellt und niemand sollte der Vorgesetzte eines anderen sein. Die Entscheidungen trafen wir auch immer gemeinschaftlich, was in den ersten Monaten sicherlich kein Zuckerschlecken war. Da wir uns aber mittlerweile sehr gut kennen, fällt es uns jetzt relativ leicht, einen Konsens zu finden. Wir mussten uns auch alle bereit erklären, die künftigen Einkünfte gerecht unter uns aufzuteilen, also für uns persönlich keine finanziellen Vorteile zu beanspruchen und uns gegenseitig unter die Arme zu greifen, falls es einem der Kollektivmitglieder schlechter gehen sollte. Alles nach dem Motto: Gemeinsam sind wir stark. Direkt nach dem Studium habe ich mich um ein Werkstattstudio bei dem hiesigen Coworking Center für Kreative und Kulturschaffende beworben und seit 2 Jahren bin ich festes Mitglied der Gründer-Community. In dem Coworking Space kann man entweder Einzelateliers oder Schreibtischplätze anmieten. Einige Schreibtischplätze sind fest reserviert, aber viele kann man auch einfach mit einem Tagespass nutzen. Außerdem gibt es noch Community-Räume mit freiem Tee und Kaffee, schnelles Internet für alle und einen gemeinsamen Drucker. Generell hat jeder das Gefühl, kein Einzelkämpfer mehr zu sein. Der Austausch und der tägliche Kontakt mit anderen, die das gleiche Schicksal wie ich teilen, sind für mich sehr aufbauend. Soweit es geht, unterstützen wir uns gegenseitig. Die Fotografin von nebenan macht für mich zum Beispiel unentgeltlich das Fotoshooting für das Lookbook. Der andere Kollege hat für mich gerade eine App fertig programmiert. Auch das Logo und die Werbebroschüre sind hier in der Community entstanden. Das kann ich wiederum mit meinen maßgeschneiderten Designklamotten zurückzahlen. Und das ist für alle in Ordnung. Eine klassische Win-Win-Situation eben.